die damit angeregt wurde. Nun also Exit F, ein längeres Stück, das dann auch den Abend beschlossen hat. Exit F, also die Konzertversion für Ensemble, Zuspielung und Licht, die wir jetzt wieder hören. Mm-hmm.

Das war die vierte Aufnahme vom zweiten Tag des Club Katarakt Festivals, das am Mittwoch, den 18.01. begonnen hat. Die Aufnahmen, die gerade zu hören waren, waren alles Kompositionen von Michael Meyerhoff, gespielt vom Nadar Ensemble. Am Donnerstag, den 19.01., den zweiten Tag des Club Katarakt 12 Festivals. Eingangs hatte ich das Programm der Langen Nacht kurz angesprochen, dazu noch einige Ergänzungen neben den kurzen, also es sind ja, die Lange Nacht ist so konzipiert, dass es beginnt um 20 Uhr und das sind Kompositionen und Improvisationen, die dann in so einer, meist in verschiedenen Räumen beim KMH und P1 stattfinden, zwischendrin mit Kurzfilmen aus der Zusammenarbeit mit der Kurzfilmagentur Hamburg. Und da sind dann Auftritte so von 20 bis 15 Minuten. Und angesprochen hatte ich schon drei. Eine Komposition von Ernst Bechert, Erased Memory, für Frauenstimme und Zuspielung. Dann wird Gregory Büttner Skipping Spaces aufführen, 4 Sinustöne, 8 Mini-Soundstation und 8 Blechdosen. Dann wird Birgit Ulher und Ute Wassermann ein improvisiertes Duo unter dem Titel Radio Tweets spielen mit Trompete, Radio, Stimme und Vogelpfeifen. Dann gibt es aber noch eine Uraufführung, ein Stück von Robert Engelbrecht, Blitz und Keen Dunner von 2016-17 für 5 Gitarren und Posaune, gespielt vom Boyds Elektro-Gitarrenorchester mit zwei der Veranstalter. Robert Engelbrecht ist einer davon, Jan Feddersen ist der zweite und der dritte, der als Gast auch bei dem Stück mitspielen wird, ist Ernst Bechert mit der Posaune. Dann gibt es ein Stück von Jan Feddersen, L'Orgue des Grillons de Venisac, eine Uraufführung von 2017, also in 2017 komponiert für 6 Gitarren, ebenfalls aufgeführt vom Boyds Elektro-Gitarrenorchester. Dann ein Stück von Burkhard Friedrich, Exit, von 2016 für E-Bass, Klavier, Keyboard, Schlagzeug, Live-Elektronik, gespielt vom Ensemble Radar mit Nino Gloger, Michael Knarr, Jonathan Shapiro und Burkhard Friedrich. Dann wird ein Duo-Stück von André Koroljow, Love Songs, My Hangover is Better Than Your Party, von 2016 für Flügel, Keyboard und E-Zither, gespielt von dem Komponisten selbst und Leopold Hurt, Elektrozither. Dann nochmal ein kurzes Stück, wobei so kurz weiß ich gar nicht, ob das ist, doch relativ kurz, so 13 Minuten ungefähr, von Michael Meyerhoff, Splitting 39 von 2012 für Glissando, Flöte, mikrofonierte Mundstückverlängerung und Zuspielung, gespielt von Erik Drescher. Und dann noch ein Septett von James Tenney, komponiert 1981 für 6 elektrische Gitarren und elektrischen Bass, mit dem und gespielt von dem Boyds Elektro-Gitarrenorchester. Das ist Robert Engelbrecht E-Gitarre, Markus Lipka E-Gitarre, Fiona McKenzie E-Gitarre, ja gut, die spielen alle E-Gitarre, Johann Popp, G.K. Winkler, Nico Jo und zum Unterschied zu den Generade genannt, die alle E-Gitarre spielen, spielt Stefan Kretscher E-Bass und Jan Feddersen wird das dirigieren. Der Special Act in der Langen Nacht am morgigen Samstag ab 20 Uhr auf Kampnagel wird Anton Kaun sein. Und die Lange Nacht geht dann weiter um 1 Uhr mit dem Duo Nike und Fuong Dan, die dann auflegen werden. Das also morgen. Das Programm nachlesen ist möglich unter der Webadresse www.clubkatarakt mit K jeweils geschrieben und zusammen.net. Und über die Klingding-Sendung, die gerade zu hören ist, bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel, gibt es auch mehr Informationen auf der Webseite www.hierunddaa.de/klingding.html. Den 40 Minuten, 45 Minuten werden nicht ausreichen, um die ganze Komposition, die am Donnerstag aufgenommen wurde, von John Cage anzuhören. Aber ungefähr die Hälfte, die Komposition dauert ziemlich genau oder genau 90 Minuten. Und es geht um das Stück 111 und 103. Genauer gesagt, zu hören ist 103. Wieso die Zahl? Die Zahl macht sich fest an der Zahl der Musikerinnen und Musiker. Das war in dem Fall, waren das die jungen Symphoniker Hamburg mit Gästen, die die Zahl dann vervollständigt haben. 103 Musikerinnen und Musiker, die das Stück gespielt haben. Und gleichzeitig zu dem Musikstück 103 lief parallel der Film 111, also 111. Ein Film, der wie das Musikstück aus 17 Teilen besteht. John Cage sagt zu dem Film, den wir jetzt natürlich nicht sehen können, aber ich glaube, es gibt auch so Möglichkeiten, den im Internet zu sehen. Der Film wird natürlich über die Wirkung von Licht in einem leeren Raum sein. Aber kein Raum ist tatsächlich leer und das Licht wird zeigen, was darin ist. Und all dieser Raum und dieses Licht werden mittels Zufallsoperation gesteuert werden. Zufallsoperation, eine Arbeitsweise von Cage seit, ja, glaube ich, Mitte der 40er Jahre. Er ist 1912 geboren und 1992, soweit ich weiß, gestorben. Und ein Jahr vor seinem Tod hat er diese beiden Kompositionen gemacht, also den Film und die Komposition 103. Und das Konzept war praktisch diese Zufallsoperation, die die Steuerung des Lichts festgelegt haben, umzusetzen. Und dabei hat ihm geholfen ein Münchner Fernsehstudio unter der Leitung von Henning Lohner. Und der Film besteht, jeder der Teile des Films beruht auf ca. 1200 Zufallsoperationen, die mittels eines Computers errechnet wurden. Dadurch werden die Steuerung der Beleuchtung in einem völlig leeren Fernsehstudio und die Bewegung der auf einem Kran montierten Kamera bestimmt. Das war also zu sehen, zu hören wird jetzt sein, das Stück 103, 90 Minuten lang gespielt von den jungen Symphonikern und Gästen am Mittwoch, den 18.01. ab 20 Uhr zur Festivaleröffnung des Club Katarakt Festivals. Und damit fahren wir jetzt fort mit der Aufnahme. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.